Papa? Warte mal. Dass sie immer noch auf Ziele. Papa? Papa, Anno, München, warum fahren wir nach Stuttgart? In Stuttgart-Stammheim findet der zweite Prozess wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschheit auf deutschem Boden statt. Und weißt du, und das ist der allererste Prozess, den die Deutschen selber führen und nicht die Alliierten. Papa? Wenn du keine Ferien hättest, würde ich dich gar nicht mitnehmen. Nach, guck doch mal, herrlich, die baden-württembergischen Weinhügel. Württemberg hat eine alte Rotweintradition. Trollinger, Lemberger, Schwarzriesling. Das Strafrecht in dieser Region ist älter, wenn auch nicht unbedingt das gegen militärische Massenstraftaten. Es gab Prozesse gegen die Rote Armee-Fraktion, gegen Islamisten, gegen kurdische, ruandische und serbische Kriegsführer. Verfahren, die nach nationalem Recht geführt wurden, nicht nach dem Völkerstrafrecht. Das wurde zum ersten Mal nach 1945 in Nürnberg zur Aburteilung der nationalsozialistischen Verbrechen angewandt. Ein schönes altes Dorf da drüben. Ilsfeld, geplündert während des Dreißigjährigen Krieges. Im Jahre 1645 ging die Bevölkerung von etwa 1200 Einwohnern auf kaum mehr als 100 zurück. Afrikas Lumpen, Deutschlands Gerechtigkeit. Der zweite Völkerstrafrechtsprozess auf deutschem Boden. Ein Feature von David Hecht. Rache, Vergeltung, Auge um Auge, Zahn um Zahn. So sah die Gerechtigkeit damals aus. In Nürnberg wurden erstmals die Befehlshaber zur Verantwortung gezogen. Im Laufe der vergangenen 20 Jahre wurde das internationale Völkerstrafrecht dann immer wieder in verschiedenen sogenannten Ad-hoc-Gerichten angewandt. Richter urteilten über Befehlshaber aus Jugoslawien, Ruanda, Sierra Leone, Kambodscha. 2003 wurde in Den Haag dann ein neuer, ständiger internationaler Völkerstrafgerichtshof eingerichtet. Auch in Deutschland wurde ein Völkerstrafrecht eingeführt. Und nun werden in Stuttgart zum ersten Mal diese Gesetze angewandt. Die einzigen Nichtdeutschen in diesem Prozess sind die beiden Angeklagten Ignaz Mwanashyaka und Straton Musoni. Ihnen wirft die Anklage vor, Oberbefehlshaber einer ruandischen Rebellengruppe gewesen zu sein, die in Ostkongo in den vergangenen 10 Jahren zahllose Gräueltaten verübte. Papa, can we play? Ich sehe was, was du nicht siehst. Psst, warte mal. Obwohl es in diesem Feature nicht darum geht, ob die beiden Angeklagten schuldig oder nicht schuldig sind, gehe ich von der Unschuldsvermutung aus. Meiner rechtlichen Ausgangsposition, die besonders im Zusammenhang mit Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschheit immer wieder vergessen wird. Die Unschuldsvermutung ist ironischerweise vielleicht der einzige Weg, ein unparteiisches Urteil zu fällen. Darüber hinaus basiert meine Vermutung auf meinen eigenen Informationen und Erfahrungen, meinen Beziehungen zu den Rebellengruppen, meine Arbeit für 2 internationale Völkerstrafgerichte und meine 25 Jahre Afrika-Erfahrung. Aufgewachsen bin ich in Australien. In den USA habe ich meine Jugend verbracht. Nach Afrika kam ich zuerst als Rucksacktourist, später als Journalist für britische und US-amerikanische Medien und wurde schließlich Mitarbeiter der Vereinten Nationen. Unter anderem Sprecher des Internationalen Völkerstrafgerichtshofs in Sierra Leone. 2008 bekamen meine Tochter und ich in einer deutschen Botschaft in Afrika die deutsche Staatsangehörigkeit, aufgrund unserer deutsch-jüdischen Herkunft. Meine Eltern sind vor den Nazis nach Australien geflohen. Meine Tochter ist halb Afrikanerin und Deutschland hat uns beide eingebürgert. Fahren Sie auf die A81. Noch 40 Kilometer, wir müssen uns beeilen. Zwar läuft der Prozess schon seit Mai 2011, aber ein Ende ist noch lange nicht in Sicht. Papa, guck mal da drüben. It's a castle. Festung Hohenasperg. Unter dem Nationalsozialismus hunderte von Regimegegnern inhaftiert, mehr als 100 getötet. Und heute? Gefängniskrankenhaus des Justizvollzugs in Baden-Württemberg. Der gleiche Justizvollzug, der die ruandischen Angeklagten in Untersuchungshaft hält. Sind die auch Nazis? Nein, sie sind Afrikaner, wie du. Warum sind die dann in einem Gefängnis in Deutschland? Weil sie fast die Hälfte ihres Lebens in Deutschland verbracht haben, wie du. Ignaz Mwanashyaka kam im März 1989 mit einem Stipendium zum Studium der Wirtschaftswissenschaft nach Deutschland. Der zweite Angeklagte ist noch früher nach Deutschland gekommen. Straton Musoni kam 1986 mit einem Stipendium der Karl-Duisberg-Gesellschaft e.V. nach Nürnberg und ist Diplom-Ingenieur. 6 Jahre lang arbeitete er sogar als Systemadministrator im Justizministerium des Landes Baden-Württemberg. Nach eigenen Angaben war Musoni nie in seinem Leben in der Demokratischen Republik Kongo. Auch Mwanashyaka hat nur kurz die Demokratische Republik Kongo besucht. Wahrscheinlich war ich länger dort als er. Zwischen 2004 und 2006 war ich als Menschenrechtsberichterstatter der Vereinten Nationen vor allem dort beschäftigt. Was haben die denn getan? Sie haben Rebellen befohlen, schreckliche Dinge zu tun, wobei sehr viele Menschen getötet wurden. Hier in Deutschland? Nein, nein, in Afrika. Aber du hast doch gesagt, die waren hier in Deutschland und nicht in Afrika. Nach 1,6 Kilometern nehmen Sie die Ausfahrt Richtung Stuttgart-Stammheim. In Stammheim sitzt Mobanashyaka in Isolationshaft. Wir sind fast in Stuttgart. Und naja, Stau. Gibt's eine Umleitung? Hier, das Navi zeigt die Karl-Peters-Straße an. Karl Peters gilt als Begründer der Deutsch-Ostafrika-Kolonie, die 1885 bis 1919 unter deutscher Kolonialherrschaft stand. Peters war bekannt für seine stark ausgeprägte rassistische Haltung. Warum finde ich 7 Karl-Peters-Straßen in Deutschland? 1914. Kaiser Wilhelm II. Stellte dem alternden Karl Peters aus seinem persönlichen Fonds eine Pension und ermöglichte ihm, in den von den Nationalisten bevorzugten Kur- und Thermalbadeort Bad Harzburg zu ziehen. Bad Harzburg. Da baute zu dieser Zeit mein Urgroßvater Max sein koscheres Hotel und ein Restaurant auf. Genau neben Max, heute verfallenem Hotel, liegt die vornehme Konditorei Peters. Die Konditorei, in der wir alle drei, mein in Deutschland geborener Vater, der aus Australien gekommen war, um uns zu besuchen, meine Tochter und ich an einem sonnigen Sonntagnachmittag bei Kaffee und köstlichem Kuchen saßen. Es war eine Herausforderung für meinen 84 Jahre alten Vater, wieder in Deutschland zu sein. Mein Großvater, der kurz im KZ war, hatte ihm immer wieder nach seiner Flucht gesagt, nur ein toter Deutscher ist ein guter Deutscher. Papa, wann sind wir da? Okay, wir sind jetzt schon in Stuttgart, in 5 Minuten hoffentlich, denn der Prozess fängt fast schon an. Das Oberlandesgericht Stuttgart führt seine Geschichte bis in das Jahr 1460. Aber wir sind wirklich spät dran. Hoffentlich kriegen wir jetzt Sie einen Parkplatz. Haben Ihren Zielort erreicht. Guck mal, da ist ein Parkplatz. Parken nur für Bewohner mit Parkausweis. Wir sind doch Bewohner in Deutschland, oder? Come on, there's the entrance. Guck mal, Papa, da gibt es ein Schild mit einem durchgestrichenen Mikrofon. Da steht die Polizei. Hallo, wir suchen den Völkerstrafprozess. Gleich links, Saal 6. Aber erst hier durch die Sicherheit. Alle elektronischen Geräte aus. Sie müssen die hier im Schließfach lassen. Aber ich bin von der Presse. Es gibt keine Ausnahmen. Sie dürfen nur mit Papier und Stift eintreten. Papa, die Polizeifrau sagt, dass Sie hier einen Kinderraum haben mit vielen Spielzeugen. Er ist gleich da unten. Darf ich denn später die Aufnahmen des Gerichts haben? Soweit ich weiß, hat das Gericht weder Audio- noch Videoaufnahmen von der Hauptverhandlung. Und es gibt auch kein offizielles schriftliches Protokoll. An dem Tag ging meine Tochter mit einem Polizisten in das für Kinder eingerichtete Zimmer im Gerichtsgebäude. Ich ging unterdessen ohne Smartphone oder irgendwelche Geräte, nur mit Papier und Stift bewaffnet, in den Gerichtssaal Nummer 6. Der Gerichtssaal war viel kleiner, als ich ihn mir vorgestellt hatte. Niedrige Decke, die Wände waren weiß gestrichen. Nur oben das baden-württembergische Landeswappen zeigte 3 schwarze Löwen. Unter dem Wappen eine lange Bank mit 6 Richtern, alle in schwarzen Samtroben und auf der rechten Seite 3 Männer in burgunderroten Roben, die Generalbundesanwälte. Auf der linken Seite Männer und Frauen in einfachen schwarzen Roben, die Verteidiger. Alle Leute im Saal sind weiße, außer den beiden Angeklagten, die links von den Verteidigern sitzen. Neben beiden jeweils ein Polizist. Und ganz in der Mitte entdecke ich dann noch 2 Schwarze. Einer davon ist der Zeuge an diesem Tag, ein ehemaliger Rebell. Er schaut die Richter an und auf der Rückseite seines bunten Lederblousons steht 1994, das Jahr des ruandischen Völkermords. Neben dem Zeugen der Dolmetscher. Wir sind von ihnen durch ein niedriges Holzgitter getrennt. Auf meiner Seite gibt es Sitzplätze für vielleicht 100 Zuschauer. Aber außer mir sind nur 3 junge Frauen als Zuschauer gekommen, die wie Studentinnen oder Journalistinnen aussehen. Alle 3 schreiben angespannt in ihre Notizblöcke, ohne Pause. Ich habe nie Kurzschrift gelernt und meine Langschrift ist auch nicht besonders gut. Manchmal kann ich sie nicht mehr lesen. Und das alles auf Englisch. Auf Deutsch ist es noch schlimmer. Ich versuche trotzdem, alles mitzubekommen. Ankläger, wann ist Ihr Geburtstag? Dolmetscher übersetzt zunächst immer die Frage auf Kinyarwanda und dann antwortet Zeuge wieder auf Kinyarwanda. Dolmetscher, ich erinnere mich nicht an den Tag, nur an das Jahr. Welches Jahr? 1983. In der Verfahrensakte steht 1984. Vielleicht ist das richtig, ich bin nicht sicher. Etwas später. Ankläger, wie lange hat ein typischer Kampf gedauert? Dolmetscher, manchmal lang, manchmal nicht lang. Wie lang durchschnittlich? Wir haben um 8 Uhr angefangen und um 14 Uhr aufgehört. Was wirklich im Dschungel Ostkongos passierte, erfährt man hier nicht. Vielleicht ist diese Auseinandersetzung über Uniformen geeigneter. Richter 5. Hat die kongolesische Armee Ihnen ihre eigenen Uniformen gekauft? Dolmetscher. Nein, 2009 hat Kabila, das ist der heutige kongolesische Präsident Joseph Kabila, allen FDLR-Kämpfern in meiner Region eine kongolesische Armeeuniform geschenkt. Die Rebellen, die die beiden Angeklagten angeblich vertreten, heißen FDLR, Demokratische Kräfte zur Befreiung Ruandas. Sie haben gegen einen Teil der kongolesischen Armee gekämpft und sich einem anderen Teil dieser Armee angeschlossen. Richter 5. Haben Sie andere Insignien auf den Uniformen gehabt als die Kongolesen? Dolmetscher. Nein, wir waren alle identisch. Andere Zeugen haben uns gesagt, sie hätten keine kongolesischen Uniformen. Vielleicht waren das FDLR-Kämpfer aus der westlichen Region. Ich denke, die hatten andere Uniformen. Dann spricht einer der drei Generalbundesanwälte. Während der Angriffe in Busurungi, wie haben Sie da unterschieden zwischen Ihren eigenen Männern und denen der kongolesischen Armee? Bei diesen Kämpfen hat die kongolesische Armee gegen die FDLR-Rebellen gekämpft. Nicht mit Ihnen, oder? Dolmetscher, wir hatten Zeichen. Anklage, welche? Nummern, geheime Sachen. Aber Sie haben bei Nacht gekämpft, Sie hätten vielleicht Kameraden erschossen. Wir haben es gewusst, es war einfach. Das war unsere Arbeit. Andere Aussagen und Befragungen waren schwerer zu verstehen, die Zusammenhänge komplizierter. Auch für mich, obwohl ich diesen Konflikt seit Jahren verfolge. Richter, als Sie in Busurungi gekämpft haben, wo waren da die Zivilisten? Dolmetscher, die ruandische und kongolesische Armee hat auf die Zivilbevölkerung geschossen und wir haben sie geschützt. Und als wir weg von Busurungi gingen, sind die Zivilisten alle mit uns gekommen. Und dann erzählte der Zeuge etwas über seinen Vater und kleinen Bruder. Vermutlich gingen Hutu-Zivilisten zusammen mit den kongolesischen Zivilisten. Dann sagte der Zeuge etwas zum Dolmetscher und der Dolmetscher sagte, es wären keine Zivilisten aus Busurungi mitgekommen. Er widersprach sich. Jetzt wäre es von Vorteil, die Aussagen noch einmal zu hören. Aber Aufnahmen oder Mitschriften gibt es ja nicht. Mein Name ist Matthias Merz, Pressesprecher des Oberlandesgerichts Stuttgart. Und was sind die Regelungen mit Aufnahme? Während der laufenden Verhandlung können Sie keine Bild- oder Tonaufnahmen machen. Das steht auch so im Gerichtsverfassungsgesetz. Haben Sie das aufgenommen und kann sie mir eine Kopie geben von das? Nein, auch das Gericht nimmt das Geschehen nicht auf. Aber warum sind, was die Zeugen sagen, nicht registriert oder aufgenommen? Ja, das sieht die deutsche Strafprozessordnung nicht vor. Die Zeugenaussagen werden von allen Beteiligten gehört und die Beteiligten müssen sich selber Notizen machen. Es gibt kein offizielles Protokoll, wo Wort für Wort festgehalten ist. In Nürnberg war das anders und die Mitschnitte hatten eine große Wirkung. Das Verfahren wurde gesendet, veröffentlicht und diskutiert. Das habe damals eine wichtige psychologische Wirkung auf das gesamte deutsche Volk gehabt, sagt die Historikerin Annette Weinke. Also die deutsche Reaktion war zunächst geprägt durch Erleichterung. Zum einen, weil der amerikanische Chefankläger den Deutschen ja in gewisser Weise eine goldene Brücke gebaut hatte. Er hatte nämlich in seiner Eröffnungsrede erklärt, dass sozusagen das Konzept der Kollektivschuld durch diesen Prozess entwertet werden solle, beseitigt werden solle. Es gehe eben darum, die Vertreter der NS-Führung individuell für ihre Taten verantwortlich zu machen. Das hat für die meisten Deutschen zunächst beruhigend und entlastend gewirkt, weil man davon ausging, man sei somit mehr oder weniger befreit von einer Konfrontation mit den NS-Verbrechen. Mein Vorurteil gegenüber dem Völkerrechtsstrafprozess verstärkt sich vor allem dadurch, dass ich lange Sprecher und Leiter der Öffentlichkeitsabteilung des Internationalen Völkerstrafgerichtshofs in Sierra Leone war. Einem Gerichtshof, der wie alle internationalen Völkerstrafgerichtshöfe geprägt ist von der angloamerikanischen Verfahrensordnung, genauso wie damals der Nürnberger Prozess. Eine meiner wichtigsten Aufgaben beim Internationalen Gerichtshof in Sierra Leone war es, die Aufnahmen aller Hauptverhandlungen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Deshalb organisierten wir einen Mitschnitt der Verhandlungen. This is the special court for Sierra Leone. I must caution you on behalf of the bench that this court will resist all attempts to transform what should be a proper adjudication of charges before the court into a political melodrama. Your Honor, it will be very difficult to convince any critical mind that this court is not political. This announcement was produced by the Public Affairs Office of the Special Court for Sierra Leone. Hier erfährt man nur in den Zeitungen, was die wenigen Journalisten im Saal 6 mitgeschrieben und ausgewählt haben. Ein Grund, warum Hauptverhandlungen in Deutschland nicht aufgenommen werden dürfen, ist klar und verständlich. Man will Schauprozesse ausschließen. Also wir finden das eine ziemlich schreckliche Vorstellung, dass ein Gerichtsverfahren, das so prominent ist, wie zum Beispiel das Breivik-Verfahren in Norwegen, in der Bevölkerung ausgestrahlt wird, also im Fernsehen ausgestrahlt wird und dem auch jeder folgen kann. Nathalie von Wistinghausen ist eine der wenigen Anwältinnen, die sowohl mit dem deutschen Strafrecht arbeitet, als auch mit dem internationalen Völkerstrafrecht. Sie arbeitet für das Ruanda-Sondertribunal der UNO. Warum ist das nicht protokolliert? Tja, also es ist nicht protokolliert, weil es keine Vorschrift gibt, die sagt, dass es protokolliert werden muss. Das heißt, dass am Ende des Tages die Wahrheit ist, die Richter gehört haben. Der Bundesgerichtshof, dachte ich mir naiv, das höchste Strafgericht Deutschlands, muss eine solche Frage doch sicher beantworten können. Aber aufgrund starker terminlicher Einbindungen hat sein Präsident, Professor Tolksdorf, abgelehnt. Auf meine Bitte um ein Interview mit irgendeinem Vertreter des Bundesgerichtshofes hat Richter Professor Dr. Schmidt mir Folgendes geschrieben. Aus unserem Haus steht kein Interviewpartner zur Verfügung. Wir bitten um Ihr Verständnis. Am Ende ist Frau von Wistinghausen die einzige Juristin, von der ich eine Begründung dafür bekomme, warum dieser erste Völkerstrafprozess, wie auch alle anderen deutschen Strafverfahren, kein wörtliches Protokoll führt. Wenn wir sprechen von der Wahrheit, dann geht es ja um die Wahrheit des Gerichts, also das, was das Gericht meint, als Wahrheit herauszufinden. Und ob das nun aber auch die tatsächliche Wahrheit ist, das wird man nie wissen. Deswegen finde ich, die Protokollierung der Hauptverhandlung wird uns nicht unbedingt der Wahrheit näher bringen, außer dass man sozusagen nicht mehr die Schwierigkeit hat, dass Worte unterschiedlich erinnert werden oder unterschiedlich rezipiert werden. Ja, also der Verteidiger hört oft was anderes als der Staatsanwalt und der Richter hört nochmal was anderes, weil er einfach einen anderen Erwartungshorizont auch hat. Und warum hat das nicht mit Wahrheit zu tun? Das hat meines Erachtens nicht wirklich was mit Wahrheit zu tun, weil woher weiß ich denn, ob der Zeuge die Wahrheit spricht? Also es ist doch nicht, weil seine Worte zu Papier gebracht werden, dass sie dadurch wahrer werden. Verstehen Sie, was ich meine? Für von Wistinghausen hat die deutsche Justiz ein völlig anderes Rechtsverständnis als die angloamerikanische adversatorische Justiz. Man muss im Grunde völlig anders denken, weil wir Deutschen die Überzeugung haben und vielleicht auch den naiven Ansatz, dass man im Rahmen eines Strafverfahrens die Wahrheit rausfinden möchte. Im adversarischen System geht es nicht darum, wo die Wahrheit liegt, sondern es geht eben darum, wer den besseren Fall hat, wer mehr überzeugt. Und das heißt, dass man natürlich schon umdenken muss. Und dementsprechend ist es in der Tat auch eine völlig andere Erfahrung, die man dort macht. Das deutsche Rechtswesen hat etwas hervorgebracht, das es im angloamerikanischen Gerichtssystem nicht gibt. Eine Art Wahrheitsbeurkundung, die als Chronik für Historiker dient und einen dinglichen Erinnerungswert für Betroffene hat. Die Verfahrensakte. Es gibt nicht die Akte, wie im deutschen Strafprozess, die alle Verfahrensbeteiligten haben, insbesondere auch das Gericht. Also die Akte ist das Fundament, wenn man so will, für die Arbeit des Gerichts. Aber das Gericht ist natürlich schon in einer gewissen Weise vorbefasst. Ich will nicht sagen voreingenommen, aber vorbefasst. Und wenn man so viel Wert auf den Akt hat, hat man weniger Wert auf den Prozess? Ein deutsches Gericht hat schon alles gelesen, was die Staatsanwaltschaft ermittelt hat und was Zeugen gesagt haben oder was eine Telefonüberwachung ergeben hat und so weiter. Wenn das Gericht gut vorbereitet ist, dann wissen Sie das alles, wenn Sie in die Gerichtsverhandlung gehen. Also das fängt an mit der Einleitung des Ermittlungsverfahrens, also wo die Ermittlungsbehörden, in dem Fall die Bundesanwaltschaft, dokumentiert, warum sie ein Verfahren einleitet gegen den Beschuldigten. Dann finden sich in den Verfahrensakten alle Ermittlungsschritte, wie man welchen Zeugen aufgetan hat, die Zeugenvernehmungen, die Tatortbesichtigungen mit Fotos, Recherchen, die man über den Beschuldigten gemacht hat. Tatort. Jeden Sonntag 20.15 Uhr. Meine Freunde haben mir gesagt, wenn du die Deutschen verstehen willst, musst du Tatort sehen. Ist es möglich, den Täter zu ermitteln, indem man am Tatort gründlichst nach Beweisen sucht? In welchem Winkel wurde eine Pistole abgeschossen? Oder hat die Sonne im entscheidenden Moment den Täter geblendet? Reicht das aus, um den Täter festzusetzen? Und was bedeutet das für einen Völkerstrafprozess? Ich fände es ganz spannend, einen Tatort, der sich mit einer Völkerstraftat beschäftigt. Aber ich glaube, man kann das vernünftigerweise wahrscheinlich überhaupt gar nicht darstellen, weil es einfach ein viel größerer Kontext ist und ein sehr komplizierter Sachverhalt. Und Völkerstraftaten sind ja meistens auch eingebettet in einen Bürgerkriegskonflikt. Das kann man schlechterdings, glaube ich, nicht in einem 1,5 Stunden Fernsehfilm darstellen. Um die Tatorte des ersten deutschen Völkerstrafprozesses zu kennen, muss man also an jedem Ort, an dem die Angeklagten seit den 80er Jahren in Deutschland lebten, ermitteln. Ebenso wie an den Orten der Gräueltaten in Afrika. Im April 1994 war ganz Ruanda ein Tatort. Als Angehörige der Hutu-Mehrheit einen Völkermord verübten. Sie ermordeten fast 1 Million Menschen, die meisten gehörten der Tutsi-Minderheit an. Der Völkermord fand 100 Tage später ein Ende, als Tutsi-dominierte Rebellen die Hutu-dominierte Regierung stürzten und daraufhin mehr als 1,5 Millionen Hutus über die Grenze in den Ostkongo flohen. In Ruanda gab es dann eine Tutsi-Regierung. Sie war 1997 Hauptakteur beim Sturz des korrupten kongolesischen Präsidenten Mobutu Sese Seko. Damals hieß das Land noch Zaire. Weniger bekannt ist, dass schon 1995 Soldaten und Milizen der neuen ruandischen Tutsi-Regierung Hunderttausende von Hutu-Flüchtlingen überall im Kongo gejagt und abgeschlachtet haben. Viele dieser Opfer waren zuvor als Täter am Tutsi-Völkermord beteiligt gewesen. Aber unter den Gejagten und Ermordeten waren auch viele Frauen und Kinder oder andere Unbeteiligte. Diese Taten und Tatorte wurden erst durch den UN-Bericht von 2010 offiziell bestätigt. Und die ruandische Regierung tat alles, um diesen Bericht zu vertuschen, weil die Autoren des Berichts diese Massaker an den Hutu nun mit dem Völkermord an den Tutsi verglichen. Hutu, die zu diesem Zeitpunkt schon außer Landes waren, wie die Hutu in Mannheim, erfuhren über Verwandte von den Morden. Aber die Öffentlichkeit erfuhr nur vom Umsturz und Bürgerkrieg in der Demokratischen Republik Kongo. Die Kriegsbeteiligten im Kongo waren aufgehetzte Gruppierungen von Kongolesen sowie bewaffnete Gruppen aus Nachbarländern wie Ruanda, aber auch aus Angola, Simbabwe, Namibia, Tschad, Uganda und Sudan. Sie alle kämpfen manchmal gegeneinander und manchmal miteinander. Es war und ist ein nur schwer zu beschreibendes Chaos in einem Land, das größer ist als ganz Europa, kaum Straßen und Zugangswege besitzt. Niemand behauptet heute, dass die FDLR, die bewaffnete Gruppe, die der Angeklagte in Stuttgart geführt haben soll, dort die einzige ist, die systematisch tötete, vergewaltigte und quälte. Während der 2 Jahre, in denen ich für die Vereinten Nationen über Ostkongo berichtete, habe ich oft über Tatorte geschrieben und konnte doch nicht genau identifizieren, wer die dort geschehenen Gräueltaten eigentlich verübt hatte. Und ich lese immer noch Berichte von Experten, die ich persönlich kenne und die weiterhin versuchen, die Wahrheit herauszufinden. Ich habe über viele bewaffnete Konflikte überall in Afrika berichtet. Aber ich kenne keine Gegend, die ein verwirrenderes Sortiment von Beteiligten mit ständig wechselnden Allianzen hat als der Ostkongo. Das Konzept Tatort geht also in diesem Falle kaum auf. Und inmitten dieser verworrenen Realität müssen die Ermittler des ersten Völkerstrafprozesses im fernen Deutschland arbeiten. Wie schaffen sie das? Obwohl UN-Truppen im Kongo stationiert und einige Garnisonen auch im Osten des Landes sind, ist nach wie vor unklar, wer welche Teile des Landes kontrolliert. Zu einem der Tatorte zu fahren, ist immer mit einem außerordentlichen Sicherheitsrisiko verbunden. Allein schon die Fülle an lokalen Sprachen ist ein Problem. Wie können sich die deutschen Ermittler sicher sein, dass die Dolmetscher neutral sind und sich an die Wahrheit halten? Aber das machen wir. Stefanie Bock arbeitet am Institut für Kriminalwissenschaften an der Universität Göttingen. Das machen wir. Also die Ermittler, die Generalbundesanwaltschaft ist da, die ist vor Ort, die guckt sich das an. Die gucken, die messen. Nur dafür muss man erstmal das entsprechende Verständnis haben. Also teilweise brauchen wir auch Ergänzungen der Regeln, aber es ist sicherlich auch so, dass wir erstmal ein Bewusstsein für diese neue Situation schaffen müssen und für diese Probleme. Mit den Beamten des BKA, die für den Generalbundesanwalt ermitteln, durfte ich nicht sprechen. Mit den Generalbundesanwälten selbst ist es noch komplizierter. Falls ich mit ihnen gesprochen hätte, dürfte ich das Gesagte nicht verwenden. Doch ob ich nun mit ihnen gesprochen habe oder nicht, eins ist klar. Sie würden meine konkreten Fragen über ihre Ermittlungen sowieso nicht beantworten. Aus der Verfahrensakte geht allerdings hervor, dass die Ermittler an bestimmten Tatorten in Ostkongo waren. Dort steht zum Beispiel, wie der ehemalige Rebell, der jetzt Zeuge ist, erklären sollte, wie er in Busurungi die Soldaten der kongolesischen Armee erkennen konnte. Denn offenbar trugen alle Kämpfer die gleiche Uniform. In der Anklageschrift sieht es so aus, als ob die Ermittler diesen Punkt klären konnten. Zwischen dem 27. und 29. April 2009 töteten Einheiten der FRDC, also die kongolesische Armee, in Shalyo im Südwesten des Territoriums Masisi, Nord-Kivu, mindestens 129 dort ansässige ruandische Flüchtlinge. Als Rache für dieses Massaker griff die FDLR, das sind die Rebellen, die Angeklagten angeblich per Telefon führten, am 10. Mai 2009 um 2 Uhr die wenige Kilometer entfernte Ortschaft Busurungi im Südosten des Territoriums Walikale, Nord-Kivu an. Ziel des Angriffs waren nicht die in Busurungi befindlichen Soldaten der FARDC. Die Milizionäre wollten vielmehr an der kongolesischen Zivilbevölkerung dieses Dorfes Vergeltung üben. Dass die Ermittler die Möglichkeiten haben, diesen Tatort in Ostkongo zu untersuchen, dass sie nicht nur die Verbrechen und ihre Täter beschreiben, sondern auch die Ziele der Täter nennen können, wird in der Verfahrensakte vorausgesetzt. Es scheint die Glaubwürdigkeit der Anklage zu stützen. Diese Ermittlungsarbeit ist noch wichtiger in einem Völkerstrafprozess als in jedem herkömmlichen Strafprozess, sagt die Kriminalwissenschaftlerin Bock. Dass das Gericht zum Tatort hinfährt, das ist bei uns völlig normal, dass das Gericht vor Ort geht, sich die örtlichen Gegebenheiten anschaut und auch guckt, kann das so sein, wie der Zeuge das gesagt hat, oder ist da vielleicht eine Mauer im Weg, dass er das gar nicht sehen konnte und so weiter. Und das ist genau das Problem, dass es im völkerstrafrechtlichen Verfahren nicht so ohne weiteres geht. Unsere Gerichte können natürlich nicht ohne weiteres in ein Krisengebiet im Kongo fahren und sagen, wir müssen hier mal die Tat nachstellen, wir müssen mal gucken, ob das so klappt. Das ist natürlich ein ganz großes Problem und das ist auch etwas, das die Verteidigung immer kritisiert. Die Tatorte in Ostkongo sind überall dort, wo getötet, vergewaltigt und gequält wurde. Aber das Gericht in Stuttgart urteilt nicht über diese Verbrechen selbst, denn die Angeklagten waren nie an diesen Orten. Ihre Tatorte sind hier, in Deutschland, dort, wo die beiden Männer gelebt haben und von wo aus sie ihren Untergebenen im Kongo Befehle gegeben haben sollen. Im Prozess geht es um ein sehr langes und schwieriges deutsches Wort. Vorgesetztenverantwortlichkeit. Ja, die Idee ist natürlich, was uns Völkerstrafrecht ja eigentlich weniger interessiert, sind die Soldaten, die letztendlich geschossen haben. Die sind uninteressant. Natürlich haben die auch schlimme Verbrechen begangen, aber die Idee ist ja immer, wir wollen an die ganz oben ran. Wenn man so will, die Idee in Nürnberg wäre letztendlich gewesen, wir wollen alles zu Hitler zurückverfolgen. Nur es ist meistens gerade jetzt so, es gibt keine konkreten Befehle von oben. Slobodan Milosevic hat immer gesagt, er hat nie in seinem Leben einen Menschen getötet. Das glaube ich ihm sogar. Er wird nie mit eigenen Händen was getan haben. Und deswegen ist immer die Frage, wie bekommen wir die, die an der Spitze der Pyramide stehen, wie können wir denen zeigen, dass auch sie verantwortlich sind? Und diese Vorgesetztenverantwortlichkeit baut darauf auf, dass ich, wenn ich militärischer Vorgesetzter von Truppen bin, bestimmte Verantwortungen habe. Ich muss zum Beispiel meine Truppen über das humanitäre Völkerrecht aufklären. Ich muss sie kontrollieren, damit sie keine Verbrechen begehen. Und ich muss sie bestrafen, wenn sie Verbrechen begehen. Komme ich diesen Pflichten nicht nach, bin ich dafür verantwortlich für die Verbrechen, die sie begehen. Ein eindeutiger Beweis dafür, dass der Angeklagte Mwana Shyaka diese Vorgesetztenverantwortlichkeit innehatte, stammt von ihm selbst. Bevor er 2008 verhaftet wurde, sagte er in einem Interview mit dem ARD-Magazin Fakt, seine FDLR sei eine hierarchisch aufgebaute Gruppe. Ich bin der Präsident von dieser Organisation und ich weiß ganz genau, was geschieht in dieser Organisation. Nach dieser Fernsehaussage haben die deutschen Behörden erstmal nicht reagiert und ihn weiter unbehelligt in Deutschland wohnen lassen. Warum? Der Journalist Markus Frenzel, der das Interview für Fakt mit Mwana Shyaka geführt und die Verbrechen der FDLR im Kongo recherchiert hatte, bekam von Amnesty International den Marler Fernsehpreis für Menschenrechte. Seine Veröffentlichung führte wahrscheinlich kurze Zeit später zu Mwana Shyakas Verhaftung. Dass der Chef der FDLR in Mannheim lebte, war allerdings schon lange bekannt. Mwana Shyaka hatte, seit er 2003 zum Präsidenten der Organisation gewählt wurde, seine Kontaktdaten auf der FDLR-Webseite veröffentlicht. Wie die meisten Journalisten, die über Ostkongo berichteten, habe auch ich Mwana Shyaka mehrmals aus Afrika angerufen. Nach irgendeinem Angriff war es einfacher und weniger gefährlich, auf diese Weise einen Kommentar zur Sachlage zu bekommen. Mwana Shyaka hat immer die gleichen Antworten gegeben. Die FDLR habe sich nur verteidigt. Die Angreifer waren für die Gräueltaten verantwortlich, nicht die FDLR. Und dann hat er immer wieder die gleichen wortreichen Reden darüber geschwungen, warum die FDLR überhaupt dort ist. Hunderttausende von Hutu-Flüchtlingen seien in Ostkongo in Gefahr, weil die Tutsi-Miliz versuche, sie zu vernichten. Auch wenn das immer etwas übertrieben klang, der UN-Bericht von 2010 hat diese Sicht bestätigt. Das heißt selbstverständlich nicht, dass die FDLR-Kämpfer unschuldig sind. Ohne Zweifel haben sie Gräueltaten begangen, vergewaltigt, terrorisiert und gemordet. Aber die Frage in Stuttgart ist eben nicht, was die FDLR-Kämpfer im Kongo getan haben und warum. Die Frage ist, was haben die Befehlshaber in Mannheim gesagt oder nicht gesagt? Und eine weitere Frage, die ich mir stelle, ist, warum lebt der Anführer einer Rebellengruppe, die in Ostkongo operiert, eigentlich in Mannheim? Ein Mann, der weder den Völkermord in Ruanda noch den Horror in Kongo selbst miterlebt hat. Ein guter Grund, warum man gerade diesen Mann zum Anführer gemacht haben könnte, wäre, dass man in Deutschland leicht brauchbare Waffen beschaffen kann. Aber von Waffenhandel steht nichts in der Anklage. Außerdem haben beide Angeklagten keine militärische, sondern eine akademische Ausbildung genossen. Eine Ausbildung, die es ihnen möglich macht, sich wortgewandt an die Öffentlichkeit zu wenden, um die Existenz der FDLR zu legitimieren. Dass deutsche Behörden die Vertreter einer von der UNO sanktionierten Gruppe unbehelligt in Deutschland leben ließen, kann man nur verstehen, wenn man davon ausgeht, dass die Behörde vermutete, die Angeklagten hätten keinen direkten Einfluss auf die Verbrechen im Kongo gehabt. Andernfalls müssten auch die deutschen Behörden angeklagt werden, ebenso wie andere internationale Organisationen. Die diplomatische Gemeinschaft in der kongolesischen Hauptstadt Kinshasa hat nämlich zum Beispiel Mwana Shyaka 2005 eine Reise in die Demokratische Republik Kongo ermöglicht, sodass er dort FDLR-Kämpfer aus dem Kriegsdienst entlassen konnte. Aus verschiedenen vertraulichen Berichten der US-Botschaft in Kinshasa wissen wir, dank WikiLeaks, dass man dort Mwana Shyaka durchaus schätzte. Während er in Kinshasa war, traf sich Mwana Shyaka mit verschiedenen Diplomaten. Alle, mit denen wir sprachen, bezweifelten, dass Mwana Shyaka Befehlsgewalt über die Truppen hat. Ein anderes Mal wird er auch als Professor betitelt. Obwohl der Professor wohlmeinend sein dürfte, er verbrachte die vergangenen 14 Jahre in Europa. Und er scheint keine genaue Wahrnehmung davon zu haben, was im Ostkongo los ist. Woher kam also der politische Druck, der zur Festnahme in Deutschland führte? Bereits 2006 stellte in Ruanda die Tutsi-dominierte Regierung von Präsident Kagame, Hauptfeind der FDLR, ein Auslieferungsersuchen für Mwana Shyaka. Die deutschen Behörden nahmen ihn daraufhin fest, obwohl für eine Anklage die Beweise fehlten. Mwana Shyaka blieb in Deutschland. Die Behörden zögerten, ihn nach Ruanda auszuliefern, denn die dortige Justiz hat nicht den besten Ruf. Mwana Shyaka wurde wieder freigelassen. Doch der Druck von Diplomaten und Menschenrechtsaktivisten wuchs. Mwana Shyaka müsse vor ein Völkerstrafgericht gestellt werden, hieß es. Im April 2008 kam der ruandische Präsident Kagame nach Deutschland. Bei einer Pressekonferenz verstärkte sich der Druck auf Bundeskanzlerin Merkel. Die deutsche Regierung muss sich mit diesem Problem befassen, weil Deutschland an vorderster Front bei der Unterstützung im Prozess um die Stabilisierung unserer Region und meines Landes gestanden hat. Daher kann man nicht auf der einen Seite sagen, dass man sich mit einem Problem befassen muss und auf der anderen versäumen, die Maßnahmen zu ergreifen, zu denen man sich verpflichtet hat. Ich will dann vielleicht nur hinzufügen, dass wir uns die Sache ja sehr genau angucken, die genannten Personen. Im November 2011 wurde Ignaz Mowonaschjaka dann wieder verhaftet, im Hochsicherheitstrakt in Stammheim eingesperrt und mit seinem Vizepräsidenten Mussoni dann auch angeklagt. Aus Sicht ihrer Verteidiger steht bereits jetzt fest, wie dieser erste Völkerstrafprozess ausgehen wird. Der hier zuständige Senat will auf Biegen und Brechen, dass mein Mandant verurteilt wird. Es handelt sich von Beginn an um ein rein politisches Verfahren. Ich habe nicht den Eindruck, dass die Senatsmitglieder Afrika jemals bereist haben oder sich außerhalb der Hauptverhandlung mit dem Gebiet Kongo oder Ruanda weder an kulturellen noch an politischen Zusammenhängen beschäftigt haben. Es fehlt erstmal die Erfahrung, wie man mit so Großverfahren umgeht. Die Kriminalwissenschaftlerin Stefanie Bock. Es fehlt entsprechend geschultes Personal mit besonderen Kompetenzen, mit besonderem Wissen, was man da braucht. Und es fehlen der Verteidigung wohl zum Teil einfach an Ressourcen. Und sie bestätigt auch, dass die Verteidigung bei Völkerstrafverfahren anderen Einschränkungen unterliegt als bei nationalen Verfahren. Also zum Beispiel haben wir dieses Problem, dass wir es grundsätzlich erlauben, dass wenn die Verteidigung verlangt, dass ein Zeuge im Ausland hergeschafft wird, dass so ein Antrag etwas leichter abgelehnt werden kann. Da wird man sagen müssen, diese Regel kann nicht gelten, wenn wir ein reines Auslandsverfahren haben. Das geht nicht. Welche Erfahrungen hat man anderswo mit derartigen Gerichtsprozessen gemacht? Das Stuttgarter Verfahren ist schließlich nicht das einzige, das sich mit Gräueltaten im Kongo und den dafür Verantwortlichen befasst. 2010 hat Frankreich den FDLR-Geschäftsführer Calixte Mbwarushimana verhaftet. Im Gegensatz zu den Stuttgarter Angeklagten war er während des Völkermordes in Ruanda gewesen und hat angeblich aktiv daran teilgenommen. Aber Frankreich entschied, ihn nicht anzuklagen, obwohl es auch ein Völkerstrafgesetzbuch hat. Man schickte Mbwarushimana zum Internationalen Strafgerichtshof nach Den Haag. Aber das Gericht musste dort die Klage wegen mangelnder Beweise für eine Vorgesetztenverantwortlichkeit wieder fallen lassen. Im Juni 2012 erhob der Generalstaatsanwalt des Internationalen Strafgerichtshofs Anklage gegen den Oberbefehlshaber der kongolesischen FDLR, Silvestre Mudakumura. Die Vorgesetztenverantwortlichkeit war hier eindeutig, aber der Internationale Strafgerichtshof musste erneut die Klage fallen lassen. Das Gericht befand, der Anklage des damaligen Chefanklägers Luis Moreno Ocampo fehlten die beweisführenden Details, um eine Inhaftierung zu rechtfertigen. Also ich glaube, man kann durchaus sagen, dass es auf jeden Fall höchst problematisch ist, ob ein deutsches Gericht geeignet dafür ist, einen Sachverhalt aufzuklären, der überhaupt gar keinen Bezug zur Bundesrepublik Deutschland hat. Nathalie von Wistinghausen, die für das Ruanda-Sondertribunal der UNO arbeitet, sieht Hürden auch im deutschen Rechtssystem. Und der grundsätzliche Unterschied ist, dass bei den internationalen Strafgerichtshöfen das Gericht nur zu bewerten hat, ob es der Staatsanwaltschaft gelungen ist, beyond a reasonable doubt nachzuweisen, dass der Angeklagte die ihm vorgeworfenen Straftaten begangen hat. Wenn das nicht der Fall ist, muss das Gericht freisprechen. In einem deutschen Strafprozess ist der Ansatz ein anderer, weil das Gericht selbst aufklären muss. Völlig unabhängig davon, was Staatsanwaltschaft und Verteidigung machen. Stefanie Bock findet dagegen, dass das deutsche Rechtssystem wesentlich flexibler sei. Das glaube ich gar nicht, denn das deutsche Recht, gerade das so alte Wurzeln hat, zeichnet sich dadurch aus, dass es sehr abstrakt formuliert ist. Und dadurch, dass es sehr abstrakt formuliert ist, ist es auch immer möglich, es an neue Situationen anzupassen. Das Problem ist, dass man dafür erstmal das Bewusstsein schaffen muss, dass sich die Situation geändert hat. Und man kann auch sagen, dass Deutschland, der ohne Zweifel hat die größte Verbrechen in die moderne Zeit gemacht, hat auch eine besondere Verantwortlichkeit, oder? Ja, das sehe ich auch so. Also wir sind natürlich sehr geprägt von den Verbrechen in der NS-Zeit und natürlich haben wir da auch eine große Verantwortung, uns da dem Kampf gegen völkerrechtliche Verbrechen zu stellen und da unseren Beitrag zu leisten. Deutschland hat ein gutes Justizsystem, wir haben auch gute Mittel in der Justiz Und wenn Deutschland sagt, wir können es von den Kapazitäten oder den intellektuellen Fähigkeiten unserer Richter nicht, dann ist die Idee des Völkerstrafrechts einfach gestorben. In Stuttgart habe ich noch eine weitere Aussage zu protokollieren versucht. Der Dolmetscher übersetzt jeweils auf Kinyarwanda und der Zeuge antwortet auf Kinyarwanda. Richter, kennen Sie Mobanashyaka? Dolmetscher? Als er einen Besuch gemacht hatte in Kongo. Wann? Ich weiß es nicht, ich denke 2006. Wie ist er gekommen? Ich weiß es nicht, ich wusste nur, dass unsere Einheit ihn schützen musste. Wo war das? Wir haben ihn nach Kurungi gebracht, von Karoo aus. Wie lange wart ihr zusammen? Wir sind zu Fuß gegangen und es hat 6 Stunden gedauert, weil da viele Hügel waren. Wer war dort außer ihm? Niemand. Er war alleine. Der Chef hat uns gesagt, wir sollen mit ihm sprechen. Was haben Sie über ihn gewusst? Der Chef hat nur gesagt, dass er Politiker sei, aber niemand wusste, ob er zur FDLR gehörte oder zu einer anderen Gruppe. Hat der Zeuge gelogen und wusste, wer der Mann war? Ist die FDLR so extrem hierarchisch gegliedert, dass die Truppen nicht wissen, wer ihr eigener Präsident ist? Mit der Wahrheit hat es das Gericht in Stuttgart schwer. Selbst bei den Mitschnitten von Telefonaten der Angeklagten wird über die korrekten Übersetzungen und die Auslegung des Gesagten gestritten. Ich habe den Prozess nicht weiter in allen Einzelheiten verfolgen können. Aber mir geht es ja ohnehin nicht darum, ob die Angeklagten im ersten von deutschen Richtern geführten Völkerstrafprozess in Stuttgart nun schuldig sind oder nicht. Mich beschäftigen die Bedingungen, unter denen im Völkerrecht Urteile gesprochen werden können. Die Verteidiger in Stuttgart plädieren auf Freispruch. Auch wenn die Freilassung gefährlich für Mobanashyaka ist, weil ihm dann die Auslieferung nach Ruanda droht. Denn bereits 2011 hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig ohne Verfahren entschieden, dass Mobanashyaka verantwortlich ist für die Verbrechen, die die Kämpfer der FDLR begangen haben, und hob Mobanashyakas, wie auch Musonis, Aufenthaltserlaubnisse auf. Egal wie jetzt in Stuttgart das Urteil ausfällt, die weiteren Aussichten für den Chef der Hutu-Rebellen sind schlecht. Am Ende wird immerhin ein Urteil des ersten deutschen Völkerstrafverfahrens im Namen des deutschen Volkes ergehen, also auch in meinem Namen. Ich bin stolz darauf, denn Deutschland stellt sich mit diesem Verfahren wieder seiner geschichtlichen Verantwortung. Im Gegensatz zu meinem Geburtsland Australien, das seine Verantwortung gegenüber den Aborigines nie wirklich übernommen hat. Oder den USA, die ihre Verantwortung zum Beispiel gegenüber den indianischen Ureinwohnern bis heute leugnen. Trotzdem bin ich froh, kein Richter in diesem Verfahren sein zu müssen, sondern nur ein Reporter, der gerade seine Tochter im Kinderraum des Stuttgarter Oberlandesgerichts abholen muss. Papa, was steht hier geschrieben? Sie haben 3 neue E-Mails. Den Opfern der Justiz im Nationalsozialismus zum Gedenken. Hunderte wurden auf dem Innenhof hingerichtet, den Lebenden zur Mahnung. Hey, guck mal auf die Windschutzscheibe. Ist das ein Strafzettel? 5 €. Komisch, dass in Deutschland die Strafzettel weniger kosten, als der Parkautomat verlangt hätte. Aber niemand möchte eine Strafe. Afrikas Lumpen, Deutschlands Gerechtigkeit. Der 2. Völkerstrafrechtsprozess auf deutschem Boden. Ein Feature von David Hecht. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2012. Es sprachen Markus Scheumann, Lilly Dick, Christoph Wittelsbürger, Susanne Reuter, Gregor Höppner und Frank Voss. Ton und Technik Hans-Martin Renz und Angelika Bruchhaus. Wir danken Nikolai Frank, Stuart Hill und Edina Pico für ihre Unterstützung. Regie Thomas Wolferts. Redaktion Karin Beindorf.